Luise Volkmann mit Ensemble. Ich müsste jetzt mal nachgucken, wer das eigentlich war. Das war der Stück 1. Ja, da habe ich gar keine genaue Angabe. Auf jeden Fall, Luise Volkmann wird am 18. Juni spielen, am Ende, am letzten Tag des Blood Edges Festivals. Blood Edges findet, wie gesagt, vom 2. bis 18. Januar, Juni statt und ist, glaube ich, fast die größte Ausgabe dieses Jahr. Wer das nicht kennt, es vertreten ist improvisierte Musik, komponierte Musik, Klanginstallation, Performances, alle möglichen Formen des Umgangs mit Klang und mit auch an verschiedenen Räumen. Also es sind, glaube ich, über 30 verschiedene Räume in Hamburg. Und es beschränkt sich jetzt nicht nur auf die typischen Club- oder Konzerträume. Es ist im Pudel was, es ist im Westwerk was, im Resonanzraum was und im Künstlerhaus Faktor auch sehr vieles. Und am besten einfach auf der Webseite angucken, www.vamh.de oder direkt www.blurred mit zwei A, blurred, edges zusammengeschrieben.de. Luise Volkmann, von der wir gerade eine Aufnahme hörten, spielt am 18. Juni im Rahmen der Konzertreihe Sonopol im Künstlerhaus Faktor. Mit vertreten ist außerdem Dong Su, Christoph Funabashi, Felix Mayer, Heiner Metzger. Was die nun alle spielen, findet sich auch im Internet. Vielleicht über Luise Volkmann, Musikerin, die hauptsächlich Altsaxophon spielt. Ich glaube, ich habe sie noch gar nicht gehört an anderen Saxophonen, lebt in Köln und hat auf ihrer Webseite so ein, wie soll ich sagen, ja, mir aufgefallenes Statement, dass sie sagt, das ist so ein Statement gegen dieses 68er-Bashing formuliert hat, dass sie da eben viel mitgekriegt hat, auch von ihren Eltern und auch die Musik- und Kunstform der Zeit, der 68er Zeit, sehr schätzt und das für sie auch so eine Inspiration ist in ihrer musikalischen Arbeit. Sie macht ganz unterschiedliche Sachen. Sie komponiert, improvisiert ganz frei, auch Neues, in Richtung Neues mit dem Saxophon und den verschiedenen Ensembles. Sie arbeitet mit Texten und jetzt stelle ich noch ein Stück vor, das heißt Der Jade-Tänzer. Luise Volkmann. Thank you. Ja, nochmal kurz einen Überblick über die heutigen Aufnahmen, die gleich einspielen werde in den nächsten 2 Stunden. Es geht ja um Blurred Edges und die eingesandten Tracks sind von dem Piano Breakfast Club, kommt gleich nach noch einer Aufnahme von Luise Volkmann. Und dann geht es weiter mit Dietrich von Euler Donnersberg, dann von Gerd Martins ein ganz aktueller Track. Und dann 2 Aufnahmen von Strings and Noise und dem Duo. Beides, Strings and Noise ist ein Duo und Calm ist auch ein Duo. Das folgt dann so ungefähr in 1 Stunde. Dann geht es weiter mit Anais Türlings, eine Berliner Musikerin, die ganz spezielle Klaviertechniken entwickelt hat. Ähnlich wie Michael Meyerhoff, das dann in 2. Stunde. Und weiter dann mit Uri Geller, 4 brandneue Aufnahmen, glaube noch nicht mal veröffentlicht. Und weiter dann mit Michael Steinhauser mit 2 kurzen Aufnahmen, auch von ähnlich wie bei Helge Kaul, aka Oblique Noir. Und dann, wenn die Zeit noch reicht, etwas von dem Konzert von Nikolaus Garszewski. Ich bin jetzt von der Chronologie, dass Blurred Edges Konzerte praktisch vom Ende zum Anfang gegangen. Von der letzten Veranstaltung bei Blurred Edges, von der wir gerade was gehört haben, bis zu einer der ersten, die am 2.6. ist mit Nikolaus Garszewski in der Pauluskirche. Und jetzt noch eine Aufnahme von Luise Volkmann. You dance no tomorrow as nach Luise Volkmanns fast Big Band Sprachkomposition nun eine Aufnahme mit dem oder von dem Piano Breakfast Club. Der Piano Breakfast Club spielt am 18.06. in der GEDOC. Also der GEDOC, kennt es jeder? Weiß es nicht. GEDOC ist ein Ausstellungs- und Veranstaltungsraum in der Koppel 66 vom gleichnamigen Verein organisiert und kuratiert. Und da spielt der Piano Breakfast Club, bestehend aus Bernd Vokrascher, Daria Carmina Iosifova, Jennifer Heimer und Steven Tanotto. Die spielen verschiedene Stücke, einmal von Einujani Rautavaara, dann was von Philipp Klass, Francesco Filidei, von Mats O. Hansen, Charlotte Seiter, Sascha Lino Lempke, ein Hamburger Komponist, und von Moritz Eggert. Ein Stück für Melodica, klar. Das weiß ich jetzt nicht genau, Klarinette, Schreibmaschine. Und dann gibt es noch ein Stück von Francesco Filidei. Ja, ein Flügel, vier Pianistinnen, die eben mit Komposition das Konzert bestreiten. Am 18.06. beginnt das um 18 Uhr in der GEDOC. Und wir hören jetzt einen Ausschnitt aus der schon genannten Melodie 1.0 von Moritz Eggert, eine Komposition. Und welche Instrumente da nun genau dabei mitspielen, das kriegen wir dann auch mit. Thank you. Ja, so wäre die Aufnahme von dem Piano Breakfast Club. Und es geht gleich weiter mit einer Aufnahme von Dietrich von Eulers Donnersberg. Er spielt am 18.06., also am selben Tag wie das Quartett, von dem wir gerade die Aufnahme gehört haben, in der Galerie Oberfett. Die Galerie Oberfett ist in der Billroth-Straße 67, eine ganz hübsche Galerie, lohnt sich zu besuchen. Und Dietrich von Euler Donnersberg wird als Stiefelknecht und Donnersberg auftreten. Stiefelknecht spielt Wischbrettchen und Donnersberg spielt die Drehkopfleier. So ist zumindest seine Ankündigung. Die Aufnahmen, die er mir geschickt hat, beinhalten einiges anderes. Das hören wir jetzt. Would you please make me out a list of all the things we need? Yes. Okay? Don't worry. Would you please make me out a list of all the things we need? Yes. Okay? Don't worry. Das geht dir nichts an. Das geht dir nichts an. What do you think? Stupid. You're not about to go to jail. Stupid. Stupid. Ja, nach den zwei Aufnahmen von Dietrich von Eulersberg zu hören am 18.06. in der Galerie Oberfett in der Billroth-Straße. Eine Aufnahme von Gerd Martins. Gerd Martins hat mir extra noch einen Text dazu gesandt, in dem er das so ein bisschen erklärt, wie er vorgegangen ist bei der Aufnahme, die wir gerade hören. Seine Veranstaltung ist am 15.06. im Golden Puden Club. Er beginnt um 21 Uhr. Davor ist eine Performance ein Konzert von Richard von der Schuldenburg, ebenfalls im Golden Puden Club, am 15.06. Und Gerd Martins wird aufführen ein Stück, das nennt sich In H. Ich zitiere mal gerade aus dem Text, den er mir zugeschickt hat. Wie passen Noise-Musik und E-Piano zusammen? Ein Klavier oder ein Flügel erlauben mancherlei Spieltechniken abseits des Tastendrückens, ein E-Piano hingegen nicht oder maximal rudimentär. In der Vorbereitung bin ich in Versuchen mit Effekten auf ein Langzeit-Delay, also ein Echo im Sekundenbereich, gestoßen, das sich mit einer hohen Feedbackrate als Direkt-Loop verhält, also keine Korrekturmöglichkeit bietet. Alles, was einmal gespielt wurde, wird regelmäßig im Sekundenabstand wiederholt und verklingt dabei nur sehr langsam. Dadurch lassen sich Klanggebilde aufbauen mit einer Vielzahl an Schichten, wie zum Beispiel in Conlon Nancarrow's Player Piano oder wahlweise aus einer langsamen Entwicklung heraus mit einzelnen Tönen oder Akkorden. Wie in einer Studie lassen sich nach und nach zusammengesetzte Melodien und Rhythmen, wie in mancher Minimal Music finden oder unter Verwendung von Akkorden wiederkehrende Akkordfolgen mit Anklängen an Hausmusik. Mit Wiederholungen von einzelnen Tönen, Tonkombinationen, Tonclustern oder Glissandi werden sphärische, flächige bis wabernde Klänge erzeugt, die Wahrnehmung als Piano verschwindet und eine Verbindung zu Noise Sounds entsteht. Durch die lang anhaltenden Wiederholungen, durch das Delay kommen zudem die spezifischen Eigenschaften des Effekts zum Vorschein, die den Klang bei jedem Durchlauf ein wenig verändert, abschwächt, die Frequenzbereiche nicht ganz geradlinig abbildet und zusätzlich für langsame Veränderungen sorgt. Einen Rahmen bildet der Ton H. Angelehnt an Terry Rylands In C bildet er ein Grundgerüst, über das sich alle Entwicklungen aufspannen. Zum einen vom Grundton her und zum anderen von den zahlreichen Wiederholungen kurzer Pattern. Eintritt ist 5 Euro und wie gesagt, man kann vor seinem Auftritt um 21 Uhr die Performance von Richard von der Schulenburg ebenfalls hören am 15.06. im Golden Pudel Club im Rahmen des Blood Edges Festivals. Und nun eine Einspielung von 10 Minuten von In H von Gert Martins. Thank you. Ein Ausschnitt von In H von Gerd Martins. Er spielt am 15. Juni im Golden Poodle Club im Rahmen von Blood Edges. Blood Edges, das Festival für aktuelle Musik in Hamburg mit über 65 Konzerten vom 2. Juni bis 18. Juni an verschiedenen Orten in Hamburg mit improvisierter, komponierter, elektronischer Musik, mit Noise-Musik, mit Klanginstallation und Performances. Und ich war gerade am 15. angelangt, jetzt zwei Tage früher, zum 13. ein Dienstag. Der H7 Club macht da sein Blood Edges Konzert wieder im Künstlerhaus Faktor und mit vier verschiedenen, ja, wie kann man sagen, Acts. Eins, zwei, drei. Ja, das ist einmal Strings and Noise aus Österreich, hauptsächlich Wien, glaube ich. Die beiden Musikerinnen Sophia Goldinger-Koch, Violine, und Barbara Riccabona, Cello, spielen drei Stücke. Ein Stück von Alexandra Beide, A Clockwork Duo, das hören wir gleich. Dann Siebe Thies, ein Seestück. Beide Stücke, die ich genannt habe, sind vom letzten Jahr, also im letzten Jahr komponiert. Und dann ein Stück von Evelyn Frossini, Friction Mineral. Das zweite Duo, das auftreten wird beim H7 Club, ist Karm. Karm besteht aus Michael Wroblenski aus Prag, Altsaxophon, Klarinette, Thorsten Papenheim, akustische Gitarre, Objekte. Das dritte Duo nennt sich Bradbelly und Chana. Sie spielen das Stück oder die Konzeptkomposition, Improvisation, Settings for Gitanio, Saxophones and Electronics. Die beiden sind Jana de Treuer aus Belgien, sie spielt Saxophone und Elektronik, und Adam Eriksson aus Schweden, er spielt Gitanio und Electronic. Der vierte Akt, oder diesmal ein Trio, ist Peter Heber, Malerei, Aktion, Jörg Hufschmidt, Sound, Zeichnung, Instrument, und Heiner Metzger, Bassklarinette, Soundtable und Object. Manche können sich vielleicht nicht vorstellen, wie Malerei da ins Spiel kommt. Es wird nicht um Interpretation der Musik gehen durch Malerei, sondern um das gleichzeitige Entstehen von Malerei während der Musik und auch die Klänge, die entstehen beim Malen, beim Arbeiten an einem bildnerischen Objekt. Wie schon angekündigt, habe ich eine Aufnahme von dem Clockwork Duo gefunden und die spiele ich jetzt an, und dann geht's weiter zu Karm. Thank you. Thank you. Clockwork Duo von 1922, komponiert von Alexandra Baide, gespielt vom Strings and Noise Duo, bestehend aus Sophia Göldinger-Koch, Violine, Barbara Riccabona, Cello. Und es geht um den H7-Club bei Blurred Edges am 13.06.23 im Künstlerhaus Faktor. Das ein zweites Duo, das da auftreten wird, ist das Duo Karl mit Michael Wroblensky aus Prag und Thorsten Papenheim. Michael Wroblensky spielt Altsaxophon, Klarinette, Thorsten Papenheim akustische Gitarre und Objects. Und vor circa einem halben Jahr haben sie ihre erste Duo-CD, ihr Album rausgebracht bei Bandcamp. Das hat den Namen Kram und die Tracks haben praktisch 0, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und die 3 klingt wie folgt. Thank you. Titel 3 vom Album Kram von der Gruppe, von dem Duo Karm. Michael Roblenski aus Prag, Altsaxophon, Klarinette, Thorsten Papenheim, akustische Gitarre, Objekte. Und wir gehen weiter zurück sozusagen im Programm des Blood Edges Festivals mit einer Veranstaltung, die am Samstag, den 10.06.23 um 20 Uhr beginnt im Künstlerhaus Faktor, stark bewölkt at Blood Edges 2023. Ein vollgepacktes Programm mit Daniela Froberg und Stefan Reuk. Sie bespielen Kartons und die Oberflächen von großen Pappkartons. Es wird gerieben, gerattert, gerubbelt und geschoben. Dann sind zugegen No Par On. Im Text werden sie so beschrieben: Sie lassen sich am besten beschreiben als zwei Menschen in einem Raum, die etwas tun. Sie verbinden Performancekunst, Vokalisation und minimalistische Komposition. Dann ist noch dabei August Vikunaite aus Berlin, Tonbandgeräte. Er verwendet Tonbandgeräte zum Abspielen, Aufnehmen und Erzeugen von Klängen und integriert auch gefundene Tonbänder. Die belgische Pianistin Türlings ist fasziniert von Broken Pianos und sucht nach neuen Möglichkeiten für ihr Instrument. Weiter sind da Birgit Ulher und Peter Wrba aus Prag, Trompeten, Objekte, Elektronik. Sie arbeiten mit erweiterten Spieltechniken, Präparation und Elektronik. Und Michael Meyerhoff mit Video, Licht, Objekte und Zuspielung. Es ist, glaube ich, noch nicht so ganz klar, was da gespielt wird. Es kann gut sein, dass der Track, den ich als übernächsten spiele, dass der von Michael Meyerhoff selber da aufgeführt wird. Dazu gleich mehr. Dann ist noch an dem Abend Gregory Büttner mit Elektronik und Objekten. Er spielt seine Musik über präparierte Lautsprecher. Dabei werden die Klänge durch akustische Resonanzkörper moduliert. Jetzt eine Aufnahme von Anaïs Türlings, die belgische Pianistin, die jetzt in Berlin lebt, mit präpariertem Klavier, und zwar von ihrem Album Dissection lente d'un piano rouillé, 2021 bei Bandcamp erschienen, und mit dem Stück Grattement de métaux sur organe usé, ein Stück von knapp nicht ganz 6 Minuten. Agnès Türlings mit dem Stück Grattement de métaux sur organ usé. Und nun, wie angekündigt schon, das Stück Splitting 36.4 für Flügel und Zuspielung von Michael Meyerhoff. Ein Stück, das vielleicht auch am 10. Juni 2023 ab 20 Uhr beim stark bewölkten Konzert at Blood Edges 23 gespielt wird im Künstlerhaus Faktor. Und das hören wir jetzt. Achso, noch eine Ankündigung. Das sind 5 Pausen in diesem Stück drin und die sind einkomponiert. Also ich hoffe, dass die Auswahlschleife, die Auswahlautomatik sich nicht einschaltet. Es sind gewollte Pausen, die Teil des Stückes sind und das hören wir jetzt. Das war Splitting 36.4 für Flügel und Zuspielung von Michael Meyerhof. Ein Stück, das eventuell beim stark bewölkten Abend am 10.06.23 im Rahmen des Blood Edges Festivals ab 20 Uhr im Künstlerhaus Faktor zur Aufführung kommt. Und wir gehen 3 Tage nach vorne zum 7.06., den Mittwoch, in die Hörbar. Da ist ein Doppelkonzert und zwar von Don't Tell It. Don't Tell It ist ein Ensemble mit Guy Saldanha, Bass, Komposition, Anne Wiemann, Querflöte, Bariton, Saxophon, Harman, Süß, Trompete, Flügelhorn, Christian Riebers, Gitarre und Silvia Franke, Percussion und Björn Lücker, Schlagzeug. Die Kompositionen der Band sind Arrangements gefundener rhythmischer Etüden. Im Text steht weiter, kreischende Ausbrüche werden gefangen und in asymmetrischen Grooves eingebettet. Der zweite Act an dem Abend ist Uri Geller, hoffentlich noch einigen bekannt, in letzter Zeit nicht mehr so häufig in Hamburg zu hören. Uri Geller mit Mario Mensch, Bass, Carsten Gens, Orgel, James Hasler, Schlagzeug und Michel Chevalier, Stimme und Klarinetten. Ihr Text. No, no, no, nein. The point is that Uri Geller is playing hot off studio recordings for their forthcoming debut LP, die erscheinen wird bei Red Wick, Rap Rap. Und davon jetzt gleich in einer Reihe 1, 2, 3, 4 Stücke, 5b, 21, 27c2, 27c1. Uri Geller. Thank you. candy at Raver. Why work your parents making Baroque clothes for the school play for the kids? Ja, Klarinette mal anders bei Uri Geller mit Michel Chevalier, Stimme und Klarinetten, Mario Menz, Mensch, Bass, Carsten Gens, Orgel, James Hasler, Schlagzeug, Uri Geller. Zusammen mit Don't Tell It auf der Bühne der Hörbar am 7.6.23 ab 20 Uhr im Rahmen des Blood Edges Festivals. Und wir gehen wieder 3 Tage zurück zum 4.6. 4.6. im Zwestwerk. Da spielt Hosho mit Camila Nebbia. Hosho, das ist Jörg Hochapfel, Klavier, Chet Poppel, Schlagzeug, John Hughes, Kontrabass und Camila Nebbia spielt Tenorsaxophon. Das Klaviertrio Hosho gibt es seit 15 Jahren. Die Kompositionen von Hosho sind Skizzen, Melodien und Strukturen, die von John Hughes komponiert wurden. Aber, wie der Text sagt, durch die Musikalität und das Zusammenspiel von allen 3 Bandmitgliedern ergänzt werden. Bei diesem Konzert, von dem ich gerade spreche, spielt Camila Nebbia zum ersten Mal mit Hosho und wird mit ihrem Tenorsaxophon eine 4. Stimme dazu beigeben. Eine kurze Aufnahme von Hosho, im Februar aufgenommen. Hectic Day, nicht mal 3 Minuten. Hectic Day. Ja, ein hektischer Tag mit abruptem Ende. Hectic Day von... Oh. Von Hosho eingespielt im Februar diesen Jahres. Und das Ensemble spielt, das Trio Hosho spielt mit Camila Nebbia am 4.6. im Westwerk. Und wir gehen gleich weiter zu dem Musiker Michael Steinhauser. Michael Steinhauser wird an zwei Abenden spielen. Einmal am 4.6. mit Rum Snake. Das sind Elena Victoria Pastor, Stimme, und Michael Steinhauser, Sound Installation, Theremin, Electronics. Das gucke ich gleich nach, wo das ist. Kurz zu dem Duo, die venezolanische Performance-Künstlerin Elena Victoria Pastor eröffnet mit ihrer Vokalkunst neue und unbekannte Räume. Mit ihrem besonderen Einsatz von Körper und Bewegung simuliert sie eine uns abhandengekommene Naturverbundenheit. Aber es werden Gegenwelten geschaffen. Michael Steinhauser, Künstler und Soundinstallateur, arbeitet an einer akustischen Raumkrümmung mit synthetisch verfremdetem Theremin und anderen invertierten Schallquellen. So vermittelt sich eine Inspiration von Amazonenschall mit urbanem postindustriellem Krach. Der Eintritt ist frei und der Raum ist mir noch gar nicht bekannt, Galerie Schrank in der Schumacherstraße 88. Und ich habe jetzt eine Aufnahme, die sehr kurz ist und von den beiden Duo. Ja, das war wahrscheinlich eine Aufnahme von Quench. Das war mir nicht so ganz klar bei der Zusendung. Quench ist das zweite Konzert, bei dem Michael Steinhauser beteiligt ist. Und Quench spielt zusammen mit der Maßnahme am 16.06. in der Druckerei im Gängeviertel. Quench like the beverage in the 80s, sweet and nasty, such as the music, cute melodies, sticky lyrics, Synthie-Pop and Clue-Guitar. Die Maßnahme spielt, die Maßnahme empfiehlt, die Maßnahme rockt, die Maßnahme zockt, die Maßnahme ist rocking, die Maßnahme ist shocking. Soweit der Ankündigungstext zu dem Konzert am 16.06. Das andere Konzert war ja am 4.06. Den Raum, habe ich den schon genannt? Ja, das war dieser spezielle Raum, diese Galerie, die ich noch nicht kenne. In der Schumacherstraße 88, Galerie Schrank, das andere Konzert mit Michael Steinhauser und Elena Victoria Pastor am 4.06. Und wir gehen noch ein bisschen weiter vor zu Oblique Noir, aka Helge Kaul. Er spielt am 2.06. in der Hörbar. Und da habe ich zwei Aufnahmen zugesagt bekommen, beide ziemlich kurz. Ich lasse sie mal loslaufen und spreche dann später ein bisschen dazu. Thank you. Ja, das war Oblique Noir. Oblique Noir spielt am 2. Juni, dem ersten Tag des Blood Edges Festivals in der Hörbar. Und das ist ein Freitag um 22 Uhr. Oblique Noir ist Teil des innovativen Schweizer Labels End Titles und forscht als Helge Kaul an der Schnittstelle von Reproduktion und Live-Performance. Sein aktuelles Projekt sucht kreative Potenziale in einem Vorgang nicht endender Nachahmung. Analoge Modularsysteme und audiovisuelle Software interagieren mit dem Künstler über unterschiedliche Interfaces und spielen mit akustischen Erwartungen, die innerhalb der Grenzen diese Setups kaum eingelöst werden können. So entsteht Raum für ein organisch-synthetisches Drittes. Oblique Noir ist der eine Act an dem Abend in der Hörbar und der zweite Act ist Jana Irmert, Electronic Field Recordings. Kurz ein Text zu ihr. Jana Irmert präsentiert mit Ashes, so nennt sie das Projekt, das sie an dem Abend präsentiert mit Ashes ein atmosphärisches Live-Set, mit dem sie tief in die Schichten von Gestein und Sediment eintaucht und die Strata des Felsgrundes tief unter unseren Füßen nachzeichnet. Mit Feldrecordings von Lavageröll und Wüstensand, mit bearbeiteten Stimmfragmenten, Synthesizern und manipulierten Samples verschmilzt, imagiert sie die Menschheit als Fossilien der Zukunft, die letztlich auch nur eine weitere Schicht im Gestein zurücklassen werden. Von ihr habe ich ja leider keine Aufnahme, aber von Oblique Noir, seines Zeichens Helge Kaul, ein Live-Stück von 2022, auch kurz. Oblique Noir mit einer Aufnahme von 2022, einem Live-Aufnahme, die ich zugesandt bekam. Das war der vorletzte Track, den ich heute in der Klingding-Sendung übertrage mit Tracks, Aufnahmen, Stücken von Musikerinnen und Musikern, die beteiligt sind am Blood Edges Festival 2023 vom 8. bis 18. Juni. Und es sind über 30 Locations. Und gesagt werden kann auch noch, dass es einen Festivalpass gibt für 45 €, mit dem alle Konzerte an jedem Abend, es sind bis zu 6 Konzerte an jedem Abend, an manchen Abenden in den unterschiedlichsten Formaten besucht werden können. Die Einzeltickets gibt es an der Abendkasse, wie immer. Manche und nicht wenige Konzerte sind kostenfrei oder können per Spende besucht werden. Das Programm ist zu finden auf www.blurrededges.de. Es gibt auch eine Facebook-Seite und Instagram-Seite, und organisiert bzw. koordiniert wird das Festival vom Verband für Aktuelle Musik Hamburg. Gefördert wird es durch die Behörde für Kultur und Medien Hamburg, die Hamburgische Kulturstiftung und dem Musikfonds Berlin. Das also kurz so ein Überblick mit einigen Aufnahmen von einigen Veranstaltungen. In der nächsten Klingding-Sendung wird es weitergehen mit Aufnahmen und vielleicht und hoffentlich auch Studiogästen, die beteiligt sind an dem Blurred Edges Festival. Dann sprechen wir weiter und hören weiter Aufnahmen an, die in Zusammenhang mit dem Blurred Edges Festival stehen. Zum Schluss eine Aufnahme von Nikolaus Gerschewski, hat den Titel Art F. Art ist eine Reihe von Stücken, die er komponiert hat für Streichquartett, und er wird auftreten mit dem Conceptual Art Quartett. Das besteht aus Mitgliedern des Ensemble Resonanz, die drei Streichquartette spielen. Einmal von Nikolaus Gerschewski Art. Es sind dann mehrere Stücke, die Kompositionen sind von 2019. Dann von Raven Chacon, The Journey of the Horizontal People von 2016. Und dann noch Stücke von Cassandra Miller. Ein Stück About Bach von 2016. Soweit also die Ankündigung. Und bei dem Abend wird es vorab ein kurzes Einführungsgespräch mit Nikolaus Gerschewski und den Musikerinnen geben. Das Konzert zum Beispiel kann per Spende besucht werden. Der Ort ist die Pauluskirche, 22769 Hamburg, bei der Pauluskirche 2. Das ist so in Eimsbüttel, nicht weit von der Neuen Flora. Da, naja, schon eine Ecke weg, ist eigentlich ein bisschen weiter oben, also weiter nördlich. Aber gut, am besten in der Karte nachgucken, Pauluskirche, bei der Pauluskirche 2. Das ist am 2.6. und hat den Titel The State of Art, beginnt um 18 Uhr. Und damit wäre eigentlich die Klingling-Sendung schon zu Ende. Oder schon, ist gut. Wir haben schon 24 Uhr. Jetzt kann ich leider ankündigen, dass Electronic Jam heute Abend nicht auflegt. Ich werde also gleich eine Nachtschleife einlegen mit Nachtschleifen, die ich vor ein paar Monaten gemacht habe für solche Fälle, mit Aufnahmen, die mit der Klingding-Sendung zu tun haben. Jetzt noch die Information über die Klingding-Sendung. Es gibt eine Webseite, die heißt www.hierunddahierunddah.de/klingding.html. Da können die Sendungen, die Informationen über die Sendung angeguckt werden, und es gibt einen Podcast, der im Netz zu finden ist unter Klingding, unter den ganzen typischen, üblichen Podcast-Adressen. Da werden die Sendungen so 3-4 Tage nach der Sendung hier im FSK hochgestellt als Podcast. Da kann man das auch nochmal ein bisschen ausgewogener, ausgesteuert und ohne Kunstpausen durch automatische Schleifen, die sich einschalten, hören und in Ruhe den Termin aussuchen, wann man das hören möchte. Nur noch auf jeden Fall die Aufnahme des Conceptual Art Quartetts mit einem von einem anderen Quartett gespielt, fällt mir jetzt nicht ein, aber auf jeden Fall ist es die Komposition von Nikolaus Gerschewski, Art F. Nun vor der Nachtschleife noch eine zweite Komposition von Nikolaus Gaschewski für ein Streichquartett, und zwar Art G von der Reihe Art. Und danach dann die Klingding-Nachtschleife. Ich habe gerade eine gefunden hier in den Schubladen vom letzten Jahr, April letzten Jahres. Mal sehen, was da gespielt wird. Ja, weiterhin anregendes und angeregtes Hören. Electronic Jam wird heute nicht auflegen. Und die nächste Klingling-Sendung ist am 19. Mai 2023. Dann hoffentlich mit Studiogästen, auf jeden Fall mit Aufnahmenstücken, Tracks und Informationen zum nächsten Blurred Edges Festival. Am Mikrofon war Heiner Metzger. Viel Vergnügen weiterhin.